Barcelona Fun City Blues. Ich gehe zum Radio. Es ist Montagmittag. Die Stadt ist zu ihrer alten, neuen Normalität zurückgekehrt. Alles, was die letzten 1,5 Jahre nicht pleite gegangen ist, hat wieder geöffnet. Läden, Kneipen, Boutiquen, Touristenläden, Ramschläden. Alles ist wieder geöffnet. Die Fun City versucht mit aller Macht, zu ihrem heißgeliebten alten Leben zurückzufinden. Am Forat de la Vergogna strömt einem der Geruch von Pisse entgegen. Es ist dermaßen stark, dass man beinahe die Covid-Patienten beneidet, die überlebt, aber ihren Geruchssinn verloren haben. Auch fällt einem der Dreck auf, der überall herumliegt. Hundekot, weggeworfene Masken, Bierdosen, jede Menge, Plastikfetzen. Barcelona, die Fun City, ist back. Auf der Via Laietana steht schon ordentlich Polizei herum. Der Zugang zur Plaza San Jaume von der Jaume Primär ist abgesperrt. Im sonnigen Sommerhimmel kreist ein Hubschrauber. Staatsbesuch in der Fun City. Herr Präsident Pedro Sanchez ist eingeflogen worden, um im Liceo an der Rambla der katalanischen Zivilgesellschaft seine Begnadigungsmaßnahmen zugunsten der inhaftierten Separatistenführer zu erklären, die nun seit über 3 Jahren mit zum Teil hohen Haftstrafen im Gefängnis sitzen. Delikt: illegaler Abspaltungsversuch von Spanien. Verstoß gegen die Verfassung und so weiter. In der Bar Haiti auf der Ecke trinke ich einen schnellen Cortado. Ich sehe, dass die Kneipe ihren Bratrost wieder eröffnet hat. Es riecht nach gebratenem Speck. Und tatsächlich, der Barmann brät gerade Speck, Zwiebeln und Eier. Das habe ich hier lange nicht mehr gesehen. In dieser Kneipe hier, meine ich. Ich nehme mir die Gratiszeitung, Mente Minuz. Die große Schlagzeile heute lautet: Die Begnadigungen erreichen ihre Endphase. Oriol Junqueras verbindet sie mit Schwächen des Staates. Junge, Junge, denke ich, der schießt sich wieder selber ins Knie. Morgen soll der Ministerrat über die Begnadigungen abstimmen bzw. die letzten Beratungen vornehmen. Stolz sind sie ja, die Katalanisten, denke ich. Das muss man ihnen lassen. Eine Frau auf der Straße schreit: Keine Begnadigungen, wir wollen Amnestie und Freiheit. Schon bin ich auf der Plaza Real. Das Quincenitz-Restaurant hat schon alle 40 Tische gedeckt. Und das Glaciar hat jeden Flecken Plaza seiner Ecke unter den Arkaden ebenfalls mit Tischen besetzt. Die Sonne brennt schon ziemlich heiß über der Plaza. Ich grüße die Senora Paquita, die in ihrem Concierge-Glaskasten sitzt und telefoniert. Barcelona, die Fun City, ist wieder zu ihrem neuen, alten Leben zurückgekehrt. Und alle Kämpfe werden wieder aufgenommen. Gerade auf der Plaza waren es die Lehrer, die gegen die Herabstufung ihres Status und den Versuch der Generalitat protestieren, unausgebildetes Hilfspersonal über Leiharbeiterfirmen anzuheuern. Der Kampf geht weiter, immer, überall und für alles. Als ich den großen Saal von Contrabanda betrete und das Fenster öffne, sehe ich, dass unten auf dem Platz die kleine Sängerin mit dem Klumpfuß vor den Tischen steht und ein paar gelangweilte Touristen mit ihrer Schmalzstimme besingt. Barcelona Fun City Blues, 21. Juni. Der Sommer ist da. Willkommen im Niemandsland auf Contrabanda FM 91.4 in der gräflichen Stadt, die immer lauter wird. Gestern klingelt eine Nachbarin, sie heißt Lauda, an meiner Wohnungstür. Sie hält mir eine Unterschriftenliste hin. Für das Rathaus. Es müsse etwas gegen die Saufgelage auf offener Straße unternommen werden. Die Nachbarn, sie eingeschlossen, seien stinksauer, dass Nacht für Nacht bis in die frühen Morgenstunden, besonders an den Wochenenden, hunderte junger Leute schreiend, lärmend und mit lauter Musik aus Lautsprecherboxen hier in den Straßen der Altstadt Party feiern. Sie kommen aus allen möglichen Ländern. Franzosen, Deutsche, Dänen, woher auch immer. Das Rathaus müsse endlich etwas dagegen unternehmen. Viele Nachbarn könnten nicht schlafen, besonders ihre Kinder nicht. Und jetzt bei der Hitze müssten sie sogar die Fenster schließen wegen des Krachs. Ich unterschreibe natürlich. Allein schon wegen dem Pissegestank, der am nächsten Morgen in den Straßen wabert. Barcelona Fun City Blues. Willkommen zu einer neuen Sendung. Niemandsland, 91.4 FM auf Kontrabanda. Montag, 21. Juni 2021. So, jetzt ein Gruß von den Leuten von Tonsteine Scherben aus Berlin. Funky hat mir den Gefallen getan und mir das Audio geschickt. Yo! Hallo, Daddy. Hier ist Funky. Ich spreche hier direkt aus dem SO 36 in Kreuzberg in Berlin. Und wir haben heute 50-jähriges Bestehen von Tonsteine Scherben. Und werden heute ein schönes Konzert geben und denken dabei an euch in Spanien. Gestern haben wir schon super gespielt, direkt an der Spree, am ehemaligen Funkhaus, ehemaligen DDR-Funkhaus. Und war wunderbares Wetter. Und heute werden wir auch ein tolles Konzert geben. Und also ich, Funky, der Drummer, grüße euch alle in Spanien. Und habe hier noch Nickel Pallat. Ich sage euch natürlich auch herzliche Grüße und wenn ihr dabei die Möglichkeit habt, uns anzuhören, das ist ein Grund, mal wieder von Spanien zurück nach Deutschland zu fahren. Wir werden nicht so schnell bei euch in der Küste spielen. Ja, hallo, Marius del Mestres hier. Ich sende herzliche Grüße nach Spanien und Rock'n'Roll für immer. Ja, hallo Martin Paul, herzliche Grüße und der Tipp für diesen Tag ist natürlich heute Abend der Livestream vom SO 36, da könnt ihr uns bewundern. Das war's, Daddy. Also, halt die Ohren steif, man hört wieder von sich. Bis dann, tschüss. Und fliegt davon. bist gegangen. Der Sommer kommt begrüßt. Protestkultur in Barcelona. Die Plage des Machismo und ihre schrecklichen Folgen lassen die Gesellschaft hier in Spanien nicht zur Ruhe kommen. Nach dem aufsehenerregenden Mord an zwei Kindern, ausgeführt von einem Mann, der damit seine Ehefrau bestrafen wollte, man nennt das hier Machismo Vicario, er hatte diese Kinder zuerst entführt, 2 und 4 Jahre alt, sowie weiteren machistischen Morden an über einem Dutzend Frauen allein in diesem Jahr in Spanien, kam es am vergangenen Freitag zu lautstarken Protestkundgebungen im ganzen Land. Hier in Barcelona versammelten sich am Freitag, dem 11. Juni zum Beispiel, Hunderte von Frauen auf der Plaza Sant Jaume und riefen: Sie sind nicht gestorben, sie wurden ermordet. Eine Anspielung auf die bisweilen verharmlosende Wortwahl, die von Politikern und Medien angesichts machistischer Verbrechen benutzt wird. Marissa, unsere rasende Reporterin, ist für Niemandsland auf der Plaza Sant Jaume dabei gewesen, als Protestiererin und natürlich als Reporterin. Hier ihr Audiobericht. Aquí en la Plaza Sant Jaume es viernes por la noche. Son más de las 10 de la noche y nos hemos juntado aquí para mostrar nuestra indignación por los asesinatos a las mujeres, a las niñas, los asesinatos machistas. No son muertes, son asesinatos. No se mueren, son asesinadas. Freitagabend. Wir haben uns hier auf der Plaza Sant Jaume zusammengefunden, um unsere Abscheu gegen die Morde an den Mädchen und Frauen zum Ausdruck zu bringen. Gegen die machistischen Morde. Es sind keine Todesfälle, es sind Morde. Sie sind nicht gestorben, sie werden ermordet. Con la frase de no son muertas, son asesinadas, estamos aquí ahora en la Plaza Sant Jaume, una convocatoria por la cantidad de muertes, de asesinatos, de desapariciones que hay, de maltratos que hay de mujeres, de niñas, de niños en los últimos días. Siempre, pero los últimos días, muy abundantemente. Contra los abusos, agresiones, violencia, asesinatos de mujeres, de niñas, de niños. Die große Anzahl der Morde, Totschlagsdelikte, das Verschwindenlassen von Frauen und Mädchen, der Missbrauch, all die Misshandlungen, all das empört uns. All das wird von Leuten ausgeführt, die keine Liebe haben, die feige, gewalttätig und niederträchtig sind. Und sie sind normalerweise Männer. Violentos. Nach der Arbeit an den Maschinen träumen die Leute von den Maschinen. Wovon träumen die Maschinen? Nach der Arbeit an den Leuten. Nach der Arbeit an den Maschinen träumen die Leute von den Maschinen. Wovon träumen die Maschinen? Nach der Arbeit an den Leuten. Thank you. Barcelona, Fun City, Protest City, Plaza San Jaume, mittags 20 nach 12, am heutigen 21. Juni 2021. Eine Menschenmenge steht hier vor dem Rathaus von der UGT. Es sind Lehrer, die heute protestieren. Sie haben protestiert gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen und gegen die, wie sie selber sagen, Abwertung ihres Berufsstandes, ihrer Tätigkeit, eben durch ungelernte Hilfslehrer, die billig von Subunternehmern vermietet werden in Zukunft. Also fürchterliche neoliberale Zustände kommen auf die Menschen und auf die Kinder natürlich in diesem Lande zu. Ich gehe jetzt die Calle Ferran hinunter und sehe, dass hinten die Rambla abgesperrt ist. Krankenwagen, Feuerwehrwagen, Polizei. Denn heute ist der Präsident Spaniens zu Besuch in der Stadt, Herr Pedro Sánchez. Und es geht darum, der katalanischen Zivilgesellschaft, wie sie das ausdrücken, die Indultos, die Begnadigungen für die Gefangenen, die im Gefolge des separatistischen Abspaltungsversuchs vom Oktober 2017 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind, diese Gefangenen zu begnadigen. Die Gefangenen selber äußern sich sogar skeptisch. Ich lese gerade in La Vanguardia, dass der Separatistenführer Oriol Junqueras von ERC gesagt hat, diese Begnadigungen sind eine Schwäche des Staates. Naja, gut, wenn man so etwas sagt, wenn er lieber den harten Staat hätte, der ihn für die nächsten 15 Jahre im Knast lässt. Viel Vergnügen, Junqueras. Weiter so. Jedenfalls, die Rambla, wie gesagt, ist abgesperrt. Ich werde mal rübergehen und schauen, ob da noch Protestierende sind, die gegen was? Gegen den Staatsbesuch von Pedro Sánchez protestieren? Oder sogar vielleicht gegen die Begnadigung, die ihnen natürlich nicht gefällt? Oder aus irgendeinem Grund nicht in den Kram passt oder zu wenig ist. Wir werden das gleich vielleicht hören können. Gut, Niemandsland 91 FM auf Contrabanda FM in Barcelona. So, ich bin jetzt angekommen an der Rambla. Hier vor dem Liceo. Das Liceo ist der Musikpalast der Stadt Barcelona. Und wir haben hier die Protestierenden. Es ist eine relativ kleine Gruppe von Demonstrantinnen und Demonstranten. Sie sind sehr hermetisch abgeschirmt von der katalanischen autonomen Polizei, Mossos d'Esquadra. Und hier wehen ein paar Estelada-Fahnen. Eine Gruppe von Schaulustigen hat sich hier auch eingefunden. Der Zugang ist hermetisch abgeriegelt. Niemand kommt rein, niemand kommt raus. Ich habe noch nicht mal Gelegenheit, da durchzugehen und ein paar Interviews zu machen. Ich werde den Polizisten mal fragen, ob ich durch kann und ein paar Interviews machen kann. Hola, ¿puedo pasar y hacer un par de entrevistas con los manifestantes? Sí. Sí. ¿Se acredita? Sí, sí. ¿Tiene brazalete? ¿Perdón? No tengo brazalete porque no me he enterado. Acabo de enterarme que... ¿De qué es? De Contrabanda FM, una radio libre aquí en Barcelona. ¿Sí? Pase, caballero. Otra vez, si puede, póngase el brazalete. Gracias. Si va a salir por aquí abajo, os acredita otra vez por si algún compañero le pide. Muchas gracias. Soy yo, ¿de acuerdo? Muy amable. Merci. Gut. Der Polizist hat mich hier sehr freundlich durchgelassen. Ich frage jetzt mal die Leute. Ich gehe mal ganz nah ran. Hola, ¿está en contra o a favor de los indultos? Radio Contrabanda FM. En contra de los indultos. ¿Por qué? Pero la cuestión ¿quieren que se queden en la cárcel? La cuestión es que salgan, ¿no? Sí. Queremos amnistía, no vale. Indultos. Indultos no, amnistía sí. Amnistía sí. Vale, lo traduzco. Sie wollen also keine Begnadigungen, sie wollen eine Amnistie. Begnadigungen ist zu wenig und ist nicht gut. Das ist eine junge Frau, die hat hier ein Schild, das heißt Amnistia fem nos iures. Die Amnistie macht uns frei. Diese Frau ist von einer Organisation, die heißt Omnium, eine kulturelle, katalanische oder katalanistische Organisation. Hola, buen día. Una opinión sobre el evento? De puro teatro. De puro teatro, pero por parte de quién? De teatro. El Liceu. El Liceu. Sí, sí. A mí me asombra el Liceu, es para ópera. Claro. Y bel canto. Pero decimos que hoy lo que representan es el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. Ha venido un señor aquí. Es el presidente de España. Vale. Entonces lo traduzco, ¿vale? Sí, sí. Die meinen das Gespenst in der Oper würde hier aufgeführt. Der spanische Präsident ist hier. Pero está entonces en contra del presidente, de su estancia en la ciudad, de todo. Pero quieren que queden en la cárcel, porque sin eso nunca saldrán. Vamos a favor de la libertad. No vamos con... Sí, eso suena bien, pero hablamos de cosas prácticas. ¿Qué propone usted en vez del indulto? Algo viable, algo viable. No hablemos de... Votar, decidir, decidir lo que queremos. Si se gana un referéndum, queremos la independencia, que es lo que hemos votado. Votar, si que nos peguen, que nos dejen decidir. Unas voces muy decisivas aquí, o decididas, mejor dicho. Ja, eindeutige Stimmen. Die Damen und Herren, die hier versammelt sind, sind also eindeutig der Meinung, sie wollen Amnestie, ein Referendum und die Unabhängigkeit Kataloniens und kein Millimeter davon weg, wenn ich das richtig verstanden habe. Muchísimas gracias. So ist die Stimmung. Ich werde mal noch jemanden fragen, bevor ich gleich ins Studio hochgehe. Hier sind ungefähr, wenn ich das richtig einschätze, so an die, ja, vielleicht 200, 300 Leute. Mehr ist das hier nicht. Das heißt, es ist relativ wenig, was mobilisiert wurde. Gut, ich glaube, was ich gerade gehört habe, was die Hörerinnen und Hörer von Niemandsland gerade gehört haben, repräsentiert ungefähr den Geist und die Einstellung der heutigen Protestierenden, die hier sind. Ich frage mal noch eine Frau. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Está a favor o en contra de los indultos? En contra de los indultos. Que se queden en la cárcel, no, los compañeros. No, és la independència, perquè amb la independència aconseguirem que tots siguin a fora. Amb els indults són 9. Tenim més de 3.000 imputats i a la resta no passarà res i els acabaran d'imputar a més gent. Per això no volem els indults, perquè volem ser un país lliure i que poder fer el que el poble decideix. Per a una emissora de ràdio alemana, Dame hier, die ich gerade gefragt habe, die hat eine SLA-Fahne in der Hand, die meinte, wir wollen keine Begnadigung, wir wollen die Amnestie, wir wollen ein freies Land, wir wollen die Unabhängigkeit und möglichst schnell und jetzt. Ja, wie gesagt, meine Damen und Herren, hier ist der harte Kern, würde ich mal sagen, des Independentismo Catalan vor dem Liceo, dem Opernhaus. Sie rufen hier die Parolen vor dem Opernhaus hier an der Rambla. In Barcelona, ein wunderschöner Sommertag, heute ungefähr, würde ich mal sagen, 25 Grad hier im Zentrum von Barcelona, etwa 200 bis 300 Personen und wie gesagt, ganz harte Forderungen, wie immer, hier kommt ein Mann mit einem antimonarchistischen T-Shirt, da sieht man das Gesicht von Pedro Sanchez, er hat eine Krone auf, 155 auf der Stirn und sagt, Vota PSC, Ara SPMG, hier werden Parolen gerufen von den Independentistas. Ich werde mich jetzt wieder verabschieden. Kebashibe, Voltason und werde wieder rausgehen. Hola, tengo que ir ahí, soy periodista, un compañero de usted me ha dejado entrar y me ha dicho cuando salga que enseñe otra vez su carnet, ¿vale? Es este. Muchas gracias, adiós. Gut, der Polizist hat mich gerade durchgelassen. Jetzt bin ich wieder draußen. Das war ein Eindruck von der Protestkundgebung hier vor dem Liceo, vor dem Opernhaus an den Ramblas in Barcelona. Jo, abur! Straße liegt mal wieder nix an und ich steh rum und weiß nicht warum. anderen genießen wohl das Fernsehprogramm. Doch jeden Abend ist mir das zu dumm. Vielleicht sollte ich mich mal richtig besaufen. Vielleicht sieht dann alles rosiger aus. Vielleicht sollte ich mir auch ein Motorrad kaufen. Vielleicht komm ich so aus dieser Falle raus. Irgendwann gehen heute Nacht die Lichter aus. Und ich lieg wieder sauer im Bett. Morgen früh steh ich dann so wie immer auf. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Nichts los und ich lebe hier und weiß nicht warum. Was soll ich nur machen? Ich langweil mich bloß. Was will ich zu Hause? Ich fühle mich noch jung. Vielleicht soll ich mal eine Reise machen nach Indien, Brasilien oder Hawaii. Vielleicht wird mir das Glück im Lotto lachen. Vielleicht sind da für mich ein paar Scheine dabei. Irgendwann gehen heute Nacht die Lichter aus und ich lieg wieder sauer im Bett. Morgen früh steh ich dann so wie immer auf. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Irgendwann gehen heute Nacht die Lichter aus und ich lieg wieder sauer im Bett. Morgen früh steh ich dann so wie immer auf. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 212. No pasarán. ¡Pasaremos! 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Von all den Katastrophen, die Europa im 20. Jahrhundert erschütterten, hat der Spanische Bürgerkrieg für viele Menschen bis heute eine besondere Faszination behalten. Diese Anziehungskraft lässt sich gewiss nicht durch die geografischen oder technischen Dimensionen des Konflikts oder durch die Zahl der Opfer erklären. Denn der Spanische Bruderkrieg wird, was die materiellen Zerstörungen und das menschliche Leid anbelangt, durch andere kriegerische Auseinandersetzungen weit in den Schatten gestellt. Das gilt selbst dann, wenn wir in unseren Schätzungen die Massenhinrichtungen und Verhaftungen der spanischen Nachkriegszeit der 1940er Jahre mit einbeziehen. Dennoch steht unser fortdauerndes Interesse am Spanischen Bürgerkrieg außer Frage. Das Ergebnis sind beinahe 20.000 Bücher, ein Umfang an Denkschriften, der es mit der Zahl der Veröffentlichungen über den Zweiten Weltkrieg aufnehmen kann. Der Hauptzweck unserer Audioserie »Es lebe der Tod« ist es, die Ursachen, den Verlauf und die Folgen des Krieges auf spanischer wie auf internationaler Seite zu erläutern. Dabei geht es uns hier nicht nur um detaillierte Schilderungen konkreter Schlachten oder strategischer Entscheidungen. Wer also nach einer konventionellen militärgeschichtlichen Darstellung sucht, sollte sich anderweitig umsehen. Die Serie »Es lebe der Tod« beschäftigt sich vielmehr durchgängig mit der Frage, wie sich der Krieg auf das Leben der beteiligten Soldaten und Zivilisten sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht ausgewirkt hat und wie er den Kurs der Politik und den Verlauf der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung in Spanien und darüber hinaus beeinflusst hat. Der Spanische Bürgerkrieg war die erste militärische Auseinandersetzung in Europa, in der die Zivilbevölkerung in den großen Städten zum Ziel von Flächenbombardements wurde. Der damals noch neue Fotojournalismus, der diesen Krieg zum ersten fotografisch dokumentierten in der Geschichte machte, verbreitete erschreckende Bilder von unzähligen Kriegsflüchtlingen. Auch im Ersten Weltkrieg waren bereits ganze Bevölkerungsgruppen vertrieben worden, jedoch nicht so deutlich erkennbar wie in Spanien. Daher hat der dortige Bürgerkrieg bei Beobachtern aus anderen europäischen Ländern tiefe Betroffenheit ausgelöst. Für die Spanier selbst war der Schock überwältigend. Das Land hatte zuvor noch nie etwas erlebt, das sich auch nur entfernt mit der militärischen, industriellen, gesellschaftlichen und politischen Mobilisierung vergleichen ließ, die mit dem Bürgerkrieg einherging. Schließlich hatte Spanien am Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 nicht teilgenommen. Bekannt ist auch, dass andere Mächte auf dem spanischen Kriegsschauplatz ihre neuesten Waffensysteme erprobten. Darüber hinaus offenbarte der Konflikt die düsteren Anzeichen einer neuen Art von Kriegen auf europäischem Boden. Es war ein Vorläufer aller weiteren Säuberungskriege, Völkermorde und Vertreibungen, die zwischen 1939 und dem Ende der 1940er Jahre auf dem Kontinent stattfanden. Im Übrigen war der spanische Bürgerkrieg von vornherein ein durch und durch europäisches Phänomen. Was nicht heißen soll, dass die innerspanischen Spannungen und Ängste, die für den in den Bürgerkrieg einmündenden Militärputsch ursächlich waren, von außen geschürt worden wären. Aber die gesellschaftliche und die politische Auseinandersetzung um die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, um Sozialreformen, um die Neuverteilung des Landbesitzes und der ökonomischen Macht in den landwirtschaftlich geprägten Regionen war kein spezifisch spanisches Phänomen. Dies gilt ebenso für die Kulturkämpfe, die bereits vor Ausbruch des Bürgerkriegs um die Trennung von Staat und Kirche und zwischen kosmopolitischem Großstadtleben und ländlichem Traditionalismus entbrannt waren. Die vorgeblichen Lösungen, die in Spanien für diese Konflikte gefunden wurden, zeigten alle Merkmale jener starren Programme, wie sie auch anderswo in Europa von faschistischen oder quasi-faschistischen Diktaturen verhängt wurden. Dieser Zusammenhang ist auch der Grund dafür, weshalb der Bürgerkrieg weit über Spanien hinaus so hohe Wellen geschlagen hat und warum sein Nachhall bis heute deutlich vernehmbar ist. Ein weiteres Anliegen von Es lebe der Tod, unserer Audioserie in Niemandsland, ist es daher, die historischen Debatten und politischen Polemiken zu untersuchen, zu denen dieser Krieg Anlass gegeben hat. Denn die Auseinandersetzung um die Ursachen des Bürgerkriegs ist nie allein eine Domäne der professionellen Historiker gewesen, weder innerhalb noch außerhalb Spaniens. Noch heute berufen sich zum Beispiel rechte katalanistische Separatisten auf einen antifaschistischen Hintergrund für ihre Machtansprüche. Und neue politische Parteien, wie Vox zum Beispiel, treten offen faschistisch mit Parolen aus den 30er Jahren auf. Unsere Sendereihe Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, geht mittlerweile ins fünfte Jahr und wir haben bisher schon über 200 Sendungen produziert. In unserer Sendereihe geht es stets um den Bürgerkrieg als Schauplatz gesellschaftlichen Wandels, der Grund verschiedene spanische und nicht-spanische Vorstellungen von Kultur im weitesten Sinne entweder prägte oder bekämpfte. Diese Konflikte wurden in den Jahren des Zweiten Weltkrieges, also zwischen 1939 und 1945, zum Teil sogar unter spanischer Beteiligung, innerhalb und außerhalb Europas auch anderswo fortgeführt. Im weiteren Verlauf unserer Sendereihe beschäftigen wir uns nicht nur mit diesen späteren Kriegen, sondern auch mit der gewaltsamen Repression innerhalb Spaniens durch ein Regime, das sich als Bestandteil der von den Nazis angestrebten neuen Ordnung in Europa verstand. Mit dem totalitären Anspruch des siegreichen Frankismus ging auch der Versuch einher, die Erinnerung an die Besiegten auszulöschen. So wurde die Geschichtsschreibung selbst zum Kriegsschauplatz. In einem weiteren Kapitel schildern wir daher die Bemühungen des Regimes, sich die Vergangenheit anzueignen. Es zeigt aber auch, wie dieser Versuch letztlich gescheitert ist. Das belegen nicht nur neuere historische Darstellungen des Kriegsgeschehens, sondern vor allem auch die Rückbesinnung auf das republikanische Erbe, die seit Beginn des 21. Jahrhunderts allerorts in der neu entstandenen spanischen Zivilgesellschaft zu beobachten ist. Das Wort Republikaner, republikanisch verweist in unserer Sendereihe zumeist auf Parteien oder Personen, die eine republikanische Gesinnung vertreten. Es kann aber auch in einem weiteren Sinn zur Bezeichnung der Gruppen und Individuen verwandt werden, die im Bürgerkrieg für die Erhaltung der Spanischen Republik gekämpft haben, also auch Sozialisten, Kommunisten und Anarcho-Syndikalisten. Viele Republikaner waren also mehr und anderes als nur Republikaner im engen Sinne des Wortes. Erinnere du dich und sorge dafür, dass andere sich erinnern. Luis Cernuda. Die größte Herausforderung im neuen Jahrtausend ist, aus unseren Ängsten keinen Mythos zu machen. Die Ursprünge des Spanischen Bürgerkrieges. Lang sollen die leben, die uns das Gesetz bringen. Kapitel 1. Der Spanische Bürgerkrieg begann mit einem Militärputsch. Spanien konnte zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine lange Tradition derartiger Interventionen des Militärs in das politische Leben zurückblicken. Der Staatsstreich vom 17. und 18. Juli 1936 war also ein erprobtes Instrument, das diesmal jedoch im Dienste einer neuen Zielsetzung stand. Denn er sollte jene Massendemokratisierung verhindern, die seit dem Ersten Weltkrieg und der Russischen Revolution unaufhaltsam einsetzte und durch die gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Umwälzungen der 20er und der 30er Jahre zusätzlich beschleunigt wurde. Der Aufstand des spanischen Militärs gegen die demokratische Zweite Republik lässt sich also durchaus mit der faschistischen Machtergreifung in Italien unter Mussolini 1922 und in Deutschland unter Hitler 1933 vergleichen, politischen Umstürzen, die ebenfalls bestimmte Formen des gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Wandels unterdrücken sollten. Dass der Zusammenstoß zwischen Alt und Neu ausgerechnet in einem relativ rückständigen Land wie Spanien in einen großen Bürgerkrieg einmündete, mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Dabei ist jedoch vor allem zu bedenken, dass die Eskalation des Militärputsches zuerst zum Bürgerkrieg und dann zum modernen, totalen Krieg, unter dem auch die große Mehrheit der Zivilbevölkerung zu leiden hatte, entscheidend von externen Faktoren abhängig war, die mit der innerspanischen Auseinandersetzung nur mittelbar zu tun hatten. Wahr ist aber auch, wenn Spanier aus heutiger Sicht über die Ursachen des Bürgerkriegs sprechen, erwähnen sie häufig Gedanken und Gefühle, die der Krieg als solcher ausgelöst hat. Auch wenn heute die Vorstellung populär sein mag, dass sich zwei Spanien, wir und sie, gegenübergestanden hätten und am 18. Juli 1936 in eine kriegerische Auseinandersetzung getreten seien, ist dieses kategorische Denken vor allem ein Produkt der Gewalterfahrungen im Krieg und war zuvor in dieser Eindeutigkeit nicht vorhanden. Dennoch kam es bereits unmittelbar nach dem Militärputsch vom Juli 1936, das heißt, noch bevor internationale Einflüsse überhaupt wirksam werden konnten, fast überall in Spanien zu Ausbrüchen mörderischer Gewalt. Der Historiker muss also erklären, was es mit dieser Gewalt auf sich hat und in welchem Zusammenhang sie mit der innenpolitischen Situation der Vorkriegszeit steht. Eine solche Erklärung wird vor allem drei Faktoren heranziehen. Erstens gab es während der 30er Jahre ein extrem unterschiedliches Entwicklungsniveau innerhalb Spaniens. Das heißt, der Staatsstreich löste in Wahrheit eine Reihe von Kulturkämpfen aus, in denen die moderne Großstadtkultur gegen den ländlichen Traditionalismus, säkuläres Denken gegen Religion, autoritäres gegen politisch-liberales Denken, das Zentrum gegen die Peripherie, die neue Frau gegen das traditionelle Rollenbild der Geschlechter standen, ja, sogar jung gegen alt, denn es herrschte auch ein Generationskonflikt. Zweitens war die Wucht, mit der die gegensätzlichen Elemente aufeinanderprallten, nicht zuletzt dem kulturellen Einfluss jener manichäischen Variante des Katholizismus geschuldet, der damals in Spanien dominierte und von der sogar viele Menschen geprägt waren, die sowohl die Religion als auch die Autorität der Kirche ablehnten. Da die Ereignisse durch einen Militärputsch ausgelöst wurden, müssen wir uns drittens der Rolle des spanischen Militärs zuwenden, das heißt vor allem jener Kultur starrer politischer Intoleranz, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im Offizierskorps um sich gegriffen hatte. Sie hörten Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 212. Eine Niemandslandproduktion, 2021. Literaturhinweis. Ich verlasse Auszüge aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg von Helen Graham, übersetzt von Susanne Lenz. Erschienen im Verlag Philipp Reclam Junior, Stuttgart, 2008. Die Angaben zur Originalausgabe. Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Mutter hat gesagt, du Junge, pass gut auf dich auf. Ich mag Kinderaugen, denn die sind so frei. Die lachen und weinen und sind ehrlich dabei. Lügen haben kurze Beine und einen dicken Bauch. Oh, der Himmel ist blau und der Regen nass. Trink dir nicht zu viel ein und merk dir das. Ein Vogel zu sein, ohne zu fliegen, macht keinen Spaß. Deine Falten im Gesicht, die stören mich nicht, aber lüg mich nicht an, bitte tu das nicht. Sei ein braves Mädel und hör auf mich, was ich dir jetzt sag. Ah, ich werde mal älter und nicht ein bisschen weise. Trink noch einen Schluck und kicher ganz leid. Dass Gott allein im Himmel weiß, wie's um mich steht. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland für die Woche vom 21. bis zum 28. Juni 2021. Thema Schwulenfeindlichkeit und Schwulenpropaganda. UEFA verbietet Regenbogenarena. Die Debatte über das Symbol gegen Homophobie bei der Fußball-EM geht weiter. Als Signal gegen ein LGBTQ-feindliches Gesetz der ungarischen Regierung wollte München das Stadion für das EM-Spiel der DFB-11 gegen Ungarn bunt leuchten lassen. Die UEFA aber untersagte die Toleranzbekundgebung. Das Münchner Stadion darf beim EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn am Mittwoch nicht in Regenbogenfarben beleuchtet werden. Die Europäische Fußballunion, UEFA, lehnte am Dienstag einen entsprechenden Antrag des Münchner Stadtrates ab, der das Signal für Vielfalt und selbstbestimmte Lebensformen sexueller Orientierung gefordert hatte. Die UEFA ist gemäß ihrer Satzung eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieses speziellen Antrags, eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen nationalen Parlaments abzielt, muss die UEFA diesen Antrag ablehnen, hieß es vom Verband. Die UEFA ergänzte, sie habe der Stadt München dennoch vorgeschlagen, das Stadion entweder am 28. Juni, dem Christopher Street Day, oder zwischen dem 2. und 9. Juli, der Christopher Street Day Woche in München, in den Regenbogenfarben zu beleuchten. Das letzte EM-Spiel in München findet am 2. Juli statt. Zuvor hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter in einem Schreiben an die UEFA im Namen des Stadtrates die Beleuchtung beantragt, um ein Zeichen im Sinne der Weltoffenheit und Toleranz zu setzen, sowie ein weithin sichtbares Signal für unser gemeinsames Werteverständnis auszusenden. Naja, ich wäre mir da nicht so sicher, ob da alle einig sind. Die Münchner wurden in ihrer Forderung unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, dem Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, LSVD, sowie dem deutschen Nationalspieler Leon Goretzka sowie Ungarns Willi Orban unterstützt. Als Reaktion auf das Verbot der UEFA wollen Verantwortliche aus der Bundesliga ihre Stadien in Regenbogenfarben leuchten lassen. So wollen etwa der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt am Mittwoch während der EM-Partie der deutschen Mannschaft gegen Ungarn ein farbenfrohes Ausrufezeichen für Vielfalt setzen. Thema Planet Erde. Die Antarktis steht vor dem Kippen. Das große Schmelzen ist da. Der Klimawandel betrifft auch die südlichste Weltregion. Ein 180 Billionen Tonnen Gletscher ist gefährdet. Das hat dramatische Folgen für den Rest der Erde. Merlin, es gibt einen Ort auf der Erde, da gibt es nicht mal eine Spur von Leben. Es ist eine erstaunliche Entdeckung, die der Ökologe Nick Dragone kürzlich gemacht hat. Er promoviert an der Universität of Colorado in den USA und untersucht dafür die Grenzen mikrobiellen Lebens. In Bodenproben von Felsgraten im Zentrum der Antarktis fand er sie. Wie er im Mai im Fachmagazin JGR Biogeosciences veröffentlicht hat, gab es darin keinerlei Mikroben. Die gibt es eigentlich überall auf der Erde, selbst unter den widrigsten Bedingungen. Auch im Rest der Antarktis wimmelt es nicht gerade von Arten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Region mit dem ewigen Eis so wichtig dafür ist, dass andernorts auf der Erde gute Bedingungen für das Leben herrschen. Ganz so ewig ist das Eis nämlich noch nicht. Im Juni warnten Forscher in der Fachzeitschrift Science Advances davor, dass ein wichtiger Gletscher nicht so weit vom Kollaps entfernt sein könnte, wie bisher angenommen. Es geht um den 180 Billionen Tonnen-Giganten Pine Island in der Westantarktis. Das Schelfeis um ihn herum schmilzt seit 2017 schneller als erwartet. Das gefährdet auch den fraglichen Gletscher, den die Forscher mit Sorge betrachten. Denn auch der schmilzt. Durch das Schelfeis, das auf dem Wasser schwimmt, drängen seine Eismassen aber nicht ins Meer, was wiederum zum gefürchteten Meeresspiegelanstieg beitragen könnte. Allein Pine Island könnte dabei einen halben Meter ausmachen. Um etwa 20 Kilometer ist das Schelfeis aber allein von 2017 bis 2020 geschrumpft. Der Kollaps von Pine Island dürfte denn auch keine Sache von Jahrhunderten mehr sein, warnen die Wissenschaftler. Wir haben womöglich nicht mehr den Luxus, langsamere Veränderungen von Pine Island abzuwarten. Die Dinge könnten viel schneller gehen als erwartet, sagt Leitautor Ian Yogin. Der ist Glaziologe an der Universität Washington. Es sei schon etwa ein Fünftel des Hauptschelfs verloren gegangen. Die Prozesse, die wir in dieser Region untersucht haben, deuten auf einen unumkehrbaren Kollaps hin, aber in einigermaßen moderatem Tempo. Die Dinge könnten aber deutlich abrupter geschehen, wenn wir den Rest dieses Eisschelfs verlieren. In der vergangenen Woche fand in Paris die jährliche Konsultativtagung der Staaten des Antarktis-Vertrages statt, der am Mittwoch 60 Jahre alt wird. Der soll die friedliche, vor allem wissenschaftliche internationale Nutzung des südlichsten Erdgebiets regeln. Im Voraus warnten Wissenschaftler des Wilson Center Polar Institute davor, dass der Klimawandel die Region massiv gefährdet. Die internationalen Gremien würden das in ihrer Antarktispolitik bisher vernachlässigen. Demnach nähert sich die südlichste Erdregion gleich mehreren Kipppunkten. Das heißt, der menschengemachte Klimawandel hätte dann dort Folgen, die sich nicht mehr umkehren lassen und die sich eben auch stark auf den Rest der Welt auswirken würden. Die Wissenschaftler haben 5 gefährdete Prozesse zum Klimawandel in der Antarktis aufgelistet, die auch untereinander verbunden sind. Der Anstieg der Ozeantemperaturen, der Verlust von Lebensraum und Artenvielfalt, die Versauerung des Meeres, die abnehmende CO2-Speicherleistung des Meeres und die Zerstörung von Ökosystemen weltweit. Die Antarktis erreicht kritische Schwellenpunkte, sagte die Meeresbiologin Andrea Capurro, die an dem Bericht mitgeschrieben hat. Und die Folgen werden wir bei einem Dominoeffekt weltweit zu spüren bekommen. Thema Geschichtsbewusstsein, 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion. Vor 80 Jahren überfiel Nazi-Deutschland die Sowjetunion. Im Morgengrauen des 22. Juni 1941 überfällt die faschistische Wehrmacht unter Bruch des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages die UdSSR. Der von den Nazis unter dem Decknamen Fall Barbarossa als Blitzkrieg geplante heimtückische Angriff wurde von Anbeginn mit gnadenloser Härte geführt. Es war ein Raub- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetmacht, der auf die Kolonialisierung großer Teile des riesigen Landes abzielte. Am Mittag dieses Tages versammeln sich die Menschen in den Straßen Moskaus und anderer sowjetischer Städte, folgen gebannt einer Rede des Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten, Vyacheslav M. Molotow, die über Lautsprecher ertönte. Heute Morgen um 4 Uhr, ohne Ansprüche gegen die Sowjetunion erhoben oder den Krieg erklärt zu haben, griffen deutsche Truppen unser Land an, verletzten an vielen Stellen unsere Grenzen und setzten die Städte Schitomir, Kiew, Sevastopol, Kaunas und viele andere der Bombardierung durch ihre Flugzeuge aus. Luftangriffe feindlicher Flieger wurden auch von Basen in Rumänien und Finnland ausgeführt. Die Rede schließt mit einem eindringlichen Appell an die Einheit des Sowjetvolkes und seinen Willen zur Gegenwehr. Unsere Sache ist gerecht. Der Feind wird geschlagen. Der Sieg wird unser sein. Der Fotograf Jewgeni Schaldej mischt sich in Moskau unter die Zuhörenden. Den historischen Moment hat er unauffällig mit seiner Kamera festgehalten. Der barbarische Angriffskrieg der deutschen Faschisten kostete mindestens 27 Millionen Sowjetbürger das Leben. Das Land trug die Hauptlast bei der Befreiung Europas von der braunen Pest. Die Erinnerung an diesen historischen Sieg soll heute im Westen ausgelöscht werden. Das zumindest legen regierungsoffizielle Versuche nahe, die Geschichte umzuschreiben. Auch der Deutsche Bundestag hielt es nicht für nötig, anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls eine Gedenkstunde abzuhalten. Thema Arm und Reich. Die Zahl der Millionäre ist weltweit gestiegen. Zürich. Die Zahl der Millionäre weltweit hat einer Analyse der Credit Suisse zufolge auch im Jahr der Corona-Krise weiter zugelegt. Am meisten Zuwachs gab es demnach in den USA, gefolgt von der BRD. Der Studie vom Dienstag zufolge gab es weltweit Ende vergangenen Jahres fast 56,1 Millionen Dollar Millionäre. Das sind gut 5,2 Millionen mehr als 2019. Die meisten davon leben in den USA, fast 22 Millionen, plus 1,73 Millionen. Deutschland zählt demnach gut 2,95 Millionen Dollar-Millionäre und somit 633.000 mehr als bei der Auswertung ein Jahr zuvor. Thema Häuserkampf in Berlin. Der Eigentümer des Gebäudes in Berlin-Friedrichshain, in dem sich das Hausprojekt Riga 94 befindet, will stärker gegen die Bewohner vorgehen. Der Anwalt des Eigentümers teilte mit, es bestünden Räumungsklagen gegen 3 oder 4 Mieter. Außerdem sei eine Reihe weiterer Mieter gekündigt worden. Es werde bezweifelt, dass tatsächlich die Inhaber der Mietverträge dort wohnen würden. Für andere Wohnungen gäbe es dem Anwalt zufolge keine Verträge. Wie der Tagesspiegel berichtete, will der Eigentümer nun möglicherweise Polizeischutz beantragen, um die Identität der Bewohner zu prüfen. Thema fahr mal wieder mit der Eisenbahn. Die Bahn will stillgelegte Strecken reaktivieren. Berlin. Die Deutsche Bahn, DB, will in den nächsten Jahren mehr stillgelegte Strecken wieder in Betrieb nehmen. Derzeit stehen 20 Projekte auf der Liste. Ein Teil davon ist schon in Planung. An einigen Strecken wird gebaut. Wir wollen mehr Menschen für die Bahn gewinnen, mehr Güter auf die Schiene bringen, meinte Jens Bergmann, der ist Planungschef der DB Netz, am Dienstag. Die 20 Strecken haben zusammen eine Länge von immerhin 245 Kilometern. Zum Vergleich, das deutsche Schienennetz hat eine Gesamtlänge von mehr als 33.399 Kilometern. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Einigung in der Klimapolitik. Union und SPD haben sich gestern Abend in einer Reihe von Streitpunkten verständigt. Entsprechende Regelungen, darunter die Reform des Klimaschutzgesetzes, können noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Dazu gehören unter anderem Erleichterungen beim Ersatz älterer Windkraftanlagen. Deutsche Wirtschaft mit abnehmender Corona-Pandemie optimistischer. Es gehe aufwärts, Konsum und Investitionen zögen an, so der Tenor beim diesjährigen Tag der Industrie in Berlin. Trotz aller Zuversicht kritisierte BDI-Präsident Russwurm aber auch grundlegende Schwächen des Standorts Deutschland, zum Beispiel bei der Digitalisierung. Abschlussbericht zum Wirecard-Skandal. Er wäre in seiner Größenordnung vermeidbar gewesen, so der Obmann der FDP Tonka in Berlin. Darin seien sich seine Partei Grüne und Linke einig. Der Obmann der Linken, De Masi, erklärte, die Bankenaufsicht BaFin habe Wirecard aktiv schützen wollen. 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Sowjetunion. Mit einer Kranzniederlegung hat Bundespräsident Steinmeier in Berlin an die Opfer durch den deutschen Vernichtungskrieg gedacht. Schätzungen zufolge starben 27 Millionen Menschen, darunter unzählige Juden. Der Überfall fand am 22. Juni 1941 statt. Münchner Arena nicht in Regenbogenfarben. Die UEFA hat den Antrag des Stadtrats abgelehnt und auf die Pflicht zu Neutralität verwiesen. München wollte beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn ein Zeichen für Vielfalt und sexuelle Gleichstellung setzen, als Reaktion auf ein Gesetz in Ungarn, das sich gegen Homosexuelle und Transmenschen richtet. Das Wetter: morgen freundlich, teils bewölkt, im Norden und Westen trocken, in der Südhälfte gebietsweise Schauer, Gewitter oder lokale Unwetter, 17 bis 28 Grad. Thema Rüstung, Future Combat Air System. Ein Milliardenprojekt für die Aufrüstung. Attac lehnt die Aufrüstung ab und fordert Umstellung der Rüstungsproduktion. Die globalisierungskritische Attac-Organisation lehnt also die Aufrüstung ab und fordert die Umstellung der Rüstungsproduktion. Attac lehnt das milliardenschwere europäische Rüstungsprojekt Future Combat Air System, FCAS, ab und fordert, die dafür veranschlagten Riesensummen zum notwendigen sozial-ökologischen Umbau der Rüstungsproduktion zu nutzen. Die Welt braucht keine neuen Kampfflugzeuge, die mit autonomen Kampfdrohnen ausgestattet sind, sagt Matthias Jochheim vom Attac-Koordinierungskreis. Wir lehnen solche Art von Industrieförderung ab, deren Ergebnis auf die Beschaffung immer perfekterer Tötungsmaschinen hinausläuft, inklusive dem Einsatz von Nuklearwaffen. Technologieförderung sollte der Abwehr der wirklichen, sehr gegenwärtigen Sicherheitsgefahren dienen, der zunehmenden Zerstörung der natürlichen Lebensbedingungen durch Klimakatastrophen und der Pandemien, die durch die Vernichtung von Biodiversität entstehen. In wenigen Tagen soll im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Vorentscheidung über das bisher größte europäische Rüstungsprojekt getroffen werden. Die Entwicklung eines zukünftigen Luftkampfsystems, Future Combat Air System, FCAS, bestehend aus einem neuen Bombenflugzeug, das gleichzeitig zum Einsatz mitgeführter bewaffneter Drohnen und zum Abschuss von Raketen sowie zum Abwurf von Bomben inklusive von Nuklearwaffen in der Lage sein soll. Es geht um ein Gemeinschaftsprojekt von Frankreich, Deutschland und Spanien. Der finanzielle Aufwand wird bis zur Einsatzfähigkeit etwa im Jahr 2040 auf mindestens 300 Milliarden Euro geschätzt. Auf deutsche Steuerzahler kämen nach den vorsichtigsten Schätzungen bereits in der Phase 1b, das ist die Phase zwischen 2021 und 2024, 970 Millionen Euro zu, auf die Franzosen 990 Millionen und auf die Spanierinnen und Spanier 940 Millionen. Wegen des exorbitanten Finanzvolumens soll die Finanzierung außerhalb des ohnehin schon mit starken Steigerungsraten ausgestatteten Verteidigungsetats platziert werden. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer möchte die Ausgabe wegen der industriepolitischen Bedeutung außerhalb ihres regulären Budgets unterbringen. Die politischen und ökonomischen Ressourcen müssen endlich für die dringend gebotene globale sozioökologische Transformation wesentlicher Lebensbereiche genutzt werden. Und Hightech-Konzerne wie Dassault und Airbus müssen mit ihren technologischen Kapazitäten zur notwendigen Umstellung der Produktion beitragen, statt weiter Vernichtungsmaschinen zu entwickeln, sagt Barbara Fuchs von der Attac-Arbeitsgruppe Globalisierung und Krieg. Attac ruft dazu auf, die Postkartenaktion Mein Nein zu FCAS, keine 100 Milliarden für Aufrüstung, an die Bundestagsabgeordneten zu unterstützen. Es gibt eine Postkartenaktion, wie gesagt, und es gibt eine Drohnenkampagne. Geht also auf die Seite attac.de und da findet ihr alle Informationen, wie man sich gegen dieses neue Projekt wehren kann. China prangert Menschenrechtsverletzungen im Westen an. Ja, Sie haben richtig gehört. Normalerweise ist das ja umgekehrt. Der Westen prangert Menschenrechtsverletzungen in China an. Die Uiguren, die bösen Chinesen, das böse KP, Zentralkomitee. Aber diesmal ist es umgekehrt. Die Chinesen können also auch kritisieren. Peking, Beijing. Die Volksrepublik China wehrt sich gegen eine im UN-Menschenrechtsrat von einigen westlichen Ländern gestartete Attacke. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums forderte am Dienstag diese Länder auf, konkrete Schritte zu unternehmen, um ihre eigenen schwerwiegenden Menschenrechtsprobleme anzugehen. Das geht aus einer auf der Website des Ministeriums veröffentlichten Pressemitteilung hervor, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Zuvor hatten bei der 47. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf 65 Länder Beijing ihre Unterstützung ausgesprochen. China hatte sich gegen von Kanada vorgebrachte Vorwürfe bezüglich der Situation in Xinjiang, Hongkong und Tibet gewendet. Die 65 oben genannten Länder riefen dazu auf, sich an die Ziele und Prinzipien der UN-Charta zu halten und wandten sich gegen die Politisierung von Menschenrechtsfragen und die Anwendung doppelter Standards sowie gegen grundlose Anschuldigungen gegen China, die politisch motiviert seien und auf Desinformation beruhen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, der Ruf nach Gerechtigkeit im UN-Menschenrechtsrat bringe den weit verbreiteten Willen der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck und offenbare die Heuchelei einiger westlicher Länder. Das Ziel dieser Länder sei, China zu unterdrücken und einzudämmen und seine Entwicklung zu behindern, sagte der Sprecher und fügte hinzu, das ist zum Scheitern verurteilt. China sei entschlossen, die Menschenrechte im eigenen Land zu fördern und zu schützen, sowie die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen zu wahren, hieß es aus dem Außenministerium in Beijing. Während die betroffenen Länder behaupten würden, Schiedsrichter beim Thema Menschenrechte zu sein, würden sie die Augen vor ihren eigenen ernsten Problemen verschließen, sagte der Sprecher und zitierte Menschenrechtsverletzungen durch Länder wie Kanada, die Vereinigten Staaten und Großbritannien. Der Sprecher forderte diese Länder auf, eine ernsthafte Selbstreflexion zu betreiben, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um ihre eigenen Menschenrechtsprobleme anzugehen, sich an die Ziele und Prinzipien der UN-Charta und die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen zu halten und sich für die gesunde Entwicklung der internationalen Sache der Menschenrechte einzusetzen. Ich weiß, dass auf der Straße hier kein einziger Baum mehr stand. Ruinen in den Himmel ragten, schwarz und leer gebrannt. Und über Bombenkrater ging ein Wind von Staub und Ruß. Ich stolperte in Schuhen, viel zu groß für meinen Fuß. Neben meiner Mutter her, die Feldmütze über den Ohren. Es war Winter 46. Ich war vier und abgefroren, über Trümmerfelder und durch Wälder von verglühtem Stahl. Und wenn ich heute die Augen schließe, sehe ich alles noch einmal. Das war mein Berlin, mein Berlin. In leeren Bollerwagen übers Kopfsteinpflaster ziehen, das war mein Berlin. Da waren Schlagbäume, da waren Straßensperren über Nacht, dann das Dröhnen in der Luft und da war die ersehnte Fracht der Dakotas und des Keimasters und sie wendeten das Blatt und wir ahnten die Völker der Welt, schauten auf diese Stadt. Da waren auch meine Schultage in dem roten Backsteinbau. Lange Strümpfe, kurze Hosen und ich wurd nicht schlau. Dann der Junitag, als der Potsdamer Platz in Flammen stand. Ich sah Menschen gegen Panzer kämpfen mit der bloßen Hand. Das war mein Berlin. Mein Berlin. Menschen, die im Kugelhagel ihrer Menschenbrüder fliehen, das war mein Berlin. Da war meine Sturm- und Drangzeit und ich sah ein Stück der Welt und kam heim und fand die Hälfte meiner Welt war zugestellt. Da waren Fenster hastig zugemauert und bei manchem Haus wehten zwischen Steinen noch die Vorhänge zum Westen raus. Wie oft hab ich mir die Sehnsucht, wie oft meinen Verstand, wie oft hab ich mir den Kopf an dieser Mauer eingerannt. Wie oft bin ich dran verzweifelt, wie oft stand ich sprachlos da, wie oft hab ich sie gesehen, bis ich sie schließlich nicht mehr sah. Das war mein Berlin, mein Berlin. Wachtürme, Kreuze, verwelkte Grenze, die die Stadt durchziehen. Das war mein Berlin. Da waren die sprachlosen Jahre, dann kam die Gleichgültigkeit. Alte Narben, neue Wunden, dann kam die Zerrissenheit. 70er Demos und die 80er Barrikaden, Kreuzberg brennt. An den Hauswänden Graffiti. Steine sind kein Argument. Hab ich nicht die Müdigkeit und die Enttäuschung selbst gespürt? Habe ich nicht in Gedanken auf mein Bündel schon geschnürt? All die Reden, das Taktieren haben mir den Nerv geraubt. Und doch hab ich wie ein Besessener an die Zukunft hier geglaubt. Das war mein Berlin, mein Berlin, mein Berlin. Widerstand und Widersprüche, Wirklichkeit und Utopie, das war mein Berlin. Ich weiß, dass auf der Straße hier kein einziger Baum mehr stand. Ruinen in den Himmel ragten, schwarz und leer gebrannt. Jetzt steh ich hier nach so vielen Jahren und glaub es einfach nicht. Die Bäume, die hier stehen, sind fast genauso alt wie ich. Mein ganzes Leben habe ich in der halben Stadt gelebt. Was sag ich jetzt, wo ihr mir auch die andere Hälfte gebt? Jetzt steh ich hier und meine Augen sehen sich nicht satt an diesen Bildern. Freiheit, endlich Freiheit über meiner Stadt. Das ist mein Berlin, mein Berlin, mein Berlin. Gibt's ein schönes Wort für Hoffnung? Aufrecht gehen über Knie, das ist mein Berlin. Gibt's ein schöneres Wort für Hoffnung? Aufrecht gehen nie mehr Knie, das ist mein Berlin. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 21. bis zum 28. Juni 2021. Barcelona Fun City. Nachtlokale und Diskotheken sind ab dem 21. Juni in Katalonien wieder geöffnet. Doch dafür gibt es Bedingungen. Die Lokale müssen um 3.30 Uhr schließen und es muss mit Maske getanzt werden. Ja, Sie haben richtig gehört. Das heißt, die Tanzflächen sind Maskenzonen. Dies beschloss die Generalitat in Absprache mit Vertretern des Nachtlokalverbandes am vergangenen Freitagmittag. Auch dürfen 50% der Gästekapazität nicht überschritten werden. Die Fecasarm und die Fecalon, das sind beides große Nachtlokalverbände hier in der Stadt, waren sich einig. Nun muss die Procicat, das heißt die Gesundheitsbehörde hier in Katalonien, noch den Segen geben, hat sie aber mittlerweile getan. Weitere Regelungen sind 6 Personen maximal an einem Tisch, draußen an den Tischen bis zu 10 Personen. Auch an den Theken darf konsumiert werden, doch muss man dabei sitzen, also einen Barhocker ergattern. Auch Musikbars dürfen bis 3.30 Uhr öffnen. Mit einer halben Stunde Lokalräumzeitpuffer ist hier gerechnet. Die Sprecher der Verbände fordern hingegen 100%ige Kapazität und unbefristete Öffnungszeit, wenn alle Gäste sich zuvor einem Test unterzogen haben. Auch forderte man, dass die Maßnahmen alle 15 Tage neu überprüft und dem Stand der Infektionszahlen angepasst werden sollen. Katalonien befindet sich momentan laut Angaben des Gesundheitsministeriums insgesamt in einem mittleren Risikobereich. Das heißt, das Risiko eines Neuausbruchs einer Masseninfektion ist relativ gering. Doch gibt es hier und da kleine Ausbrüche von Covid-Infektionen. Der Nachtlokalverband meldete vergangene Woche folgende Zahlen für die Branche. 40.000 Personen arbeiten direkt und indirekt in dem Sektor. Laut Arbeitgeberverband verzeichnete man ca. 4 Milliarden Euro Verluste aufgrund der Covid-Schließungen in den letzten 15 Monaten. Thema Wohnhölle Barcelona. Eine Machtdemonstration lieferten am vergangenen Wochenende diejenigen Verbände, Parteien und Bürgerinitiativen, die eine strenge Mietpreisgrenze fordern und eine Bestätigung des katalanischen Mietgesetzes, das eine solche Grenze vorsieht, von der Regierung verlangen. Das katalanische Mietrecht solle auf das gesamte spanische Territorium ausgeweitet werden. In einer gemeinsamen parlamentarischen Ausspracherunde erinnerten am Freitag die Verbände und Parteien daran, dass das Gesetz zur Mietpreisbegrenzung eine breite soziale Unterstützung genießt und nicht angerührt werden dürfe. Ja, Sie haben richtig gehört, es bestehen nämlich Pläne, dieses Gesetz zu kippen. Eine Botschaft an das Tribunal Constitucional und die spanische Regierung. Mit dabei waren die PAH, das ist die Plataforma de Afectados por la Hipoteca, die von der Hypothek Betroffenen, dann die CONFAFC, das ist die Federación Catalana de Asociaciones de Veïns, und der Mesa del Tercer Sector, alles Verbände, die sich um die Mieter kümmern. Die Parteien ERC, JUNS, die Comunes und die CUP unterschrieben einen Text, den das Mietersyndikat, Sindicato de Inquilinos, verfasst hat, in dem man die progressivste Regierung der spanischen Geschichte auffordert, das katalanische Mietrecht nicht zu brechen und das Recht auf Wohnraum zu schützen. Barcelona, Crime City. Es geschah am Samstagvormittag vor anderthalb Wochen, kurz nach 11 Uhr. Vier Kriminelle überfielen auf offener Straße einen Touristen an der Ecke Recomtal, Baja San Pedro, Plaza San Pedro. Einer versuchte, den Mann von hinten zu würgen, damit er das Bewusstsein verlöre. Die anderen zerrten ihm Goldkette, Uhr und Brieftasche vom Leib. Wie gesagt, dies alles mit dutzenden Passanten auf offener Straße neben einer Straßenkneipe, also am helllichten Tage. Die Täter, Delinquenten, mit Migrationshintergrund, sogenannte Intensivtäter. Das Opfer ein Schweizer Tourist, ca. 25 Jahre alt. Was die Kriminellen nicht bedacht bzw. erkannt hatten, war folgendes. Ihr Opfer war einer aus einer Gruppe von 7 jungen, kräftigen Männern, die sich nur wenige Meter hinter ihrem Kameraden befanden, nämlich in einem Souvenirladen, im nächsten Moment herauskamen und sich sogleich auf die Kriminellen stürzten. Resultat: ein verletzter Marokkaner am Boden, ein anderer gefangen, zwei konnten fliehen, in aller Eile rannten sie davon. Die Uhr und die Brieftasche konnte bei dem Kriminellen mit der blutigen Nase sichergestellt werden. Im Nu waren auch ca. 2 Dutzend Polizisten herbeigeeilt. Jawohl, das ging sehr schnell. Ich zählte allein 10 Motorräder, 4 Streifenwagen der Guardia Urbana und einen Mannschaftswagen der Mossos de Squadra. Ich sprach kurz mit den Touristen. Und sie schilderten mir den Überfall. Danach konnte ich mir ein Bild machen. Die Polizei verhaftete die beiden Straßenräuber an Ort und Stelle, wobei jedoch der Verletzte mit einem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Der junge Mann, der das Opfer war, hatte 2 böse, blutige Schrammen am Hals und sah recht mitgenommen aus. Die Schrammen wurden von einem Notarzt vor Ort begutachtet und verarztet. Die Polizisten aktivierten daraufhin den Aktionsplan Tremal, ein speziell auf die Intensivtäter zugeschnittenes Programm, das die Täter früher und länger in Haft nimmt und im Falle, dass sie illegal im Land sind, ihre Ausweisung in die Wege leitet. Am Ende zog die Gruppe der Schweizer Touristen, wie gesagt, alles junge Männer Mitte 20, in Richtung Strand davon. Barcelona Crime City. Besser nicht mit Goldketten durch die Straßen laufen. Barcelona Street Art Graffiti. 2 großflächige Fassadengemälde oder Graffitis von angesehenen Künstlern sind vom Rathaus in den vergangenen Tagen übermalt bzw. beseitigt worden. Da ist zuerst einmal der Haifisch von Blue auf dem Carmel und die Castillers von Gonzalo Borondo im Poblenou. Durch das Verschwinden dieser und anderer sogenannter Graffiti-Kunstwerke belebt sich die Debatte neu, ob so eine Art von Malerei nun Kunst oder Schmiererei ist. Für die einen sind Graffiti ärgerliche Krakeleien und Schmiersprühereien, besonders auf Zügen, Haustoren und historischen Gebäudefassaden. Andere fordern mehr Respekt für die sogenannte Graffiti-Künstlerszene, die der Stadt, ihrer Meinung nach, künstlerisches Ansehen verleihen würde. Das Rathaus antwortete auf die Proteste mit einer Information über das Protokoll des Rathauses, die Ordenanza de Civisme von 2006, die ein strengeres Vorgehen gegen unbefugtes Bekrakeln, Besprühen und Bemalen von Wänden usw. so vorsieht. Hierbei müsse man allerdings, räumte das Rathaus ein, von Fall zu Fall versuchen zu unterscheiden, ob es sich nur immer um Krakeleien oder hier und da tatsächlich um Kunst handeln könne. Schon im Februar gab es Ärger mit einem Sprühdosenaktivisten namens Rock Black Block, der eine böse Hasskarikatur des Ex-Königs Juan Carlos riesengroß auf eine Hauswand gesprüht hatte. Das Entfernen dieser Karikatur hatte die Graffiti-Szene als Zensur angeprangert und auf die Palme gebracht. Das Rathaus, das ist nun erstaunlich, ist sogleich erschrocken zurückgezuckt und hat von einem Irrtum gesprochen. Dem Maler wurde sogleich erlaubt, seine Hasskarikatur gegen den König im Ruhestand neu zu malen. Die Debatte, ob das alles schützenswerte Kunst sei und sogar vom Rathaus subventioniert werden sollte, läuft weiter. Wir denken, es gibt Pipikans, Hundepinkelplätze für die Vierbeiner. Man könnte doch auch Graffiti-Sprühplätze für die Spraydosen-Urban-Artists einrichten. Aber die überall machen lassen und sprühen lassen, wo sie wollen, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Thema noch eine Million Touristen. Fun City. 2000 Menschen demonstrierten am Samstag in El Prat de Llobregat gegen die Pläne der Unternehmerlobby und der Politikerkreise in dieser Stadt, den Flughafen zu erweitern und dabei das Naturschutzgebiet des Ausläufers des Ebro-Deltas platt zu machen. Unter dem Motto "Schützen wir das Delta, kein Südausläufer, keine Erweiterung des Flughafens". Umweltschutzverbände, Nachbarschaftsvereine und Ökologisten, die Union de Pagesus, die Bauerngewerkschaft, der Agricultores, alle waren mit bei den Protesten. Besonders die Bauern sehen ihre Anbauflächen und Äcker vom Großprojekt bedroht. Die Protestierer forderten mutige Maßnahmen von den Verantwortlichen und erinnerten daran, dass Städte wie Paris und Rom zum Beispiel auf den Ausbau ihrer Flughäfen bereits verzichtet hätten. Miethölle Barcelona 2. Das Tribunal Supremo, der oberste Gerichtshof, hat seine Urteile gefällt. Er gibt dem Rathaus von Barcelona Recht und erklärt, dass es eine Pflicht sei, die Existenz von Tourismuswohnungen in der Stadt Barcelona zu regulieren und zu begrenzen. Der sogenannte freie Markt, auf den die Lobby der Tourismus-Apartments gepocht hatte, um das Gesetz bzw. die städtische Norm von 2016 zu kippen, würde das Recht auf Wohnraum aller Bürger in dieser Stadt einschränken und habe deshalb keinen Vorrang vor diesem. So heißt es wörtlich im Urteil des Tribunals. Es ist ein klares, eindeutiges und unwiderlegbares Urteil und beendet jetzt endlich einen jahrelangen Rechtsstreit und stellt die juristischen Weichen für zukünftige Angriffe der Wohnraumspekulanten und Tourismuslobby auf die Menschen in dieser Stadt. Seit Monaten versuchen diese Kreise schon, die Tourismus-Wohnungsspekulation unter immer neuen Maskeraden zu reaktivieren und an den Gesetzen von Recht und Anstand vorbeizuschleusen. Ein schöner Triumph also für das Rathaus von Ada Colau. Die Tourismus-Wohnhölle für die Einwohner der Stadt geht auf das Jahr 2011 zurück, als die rechtskatalanistische Partei CiU und die rechte PP noch in schöner Eintracht eine Art Omnibusgesetz auf den Weg gebracht hatten, das die Umwandlung von jeder Art von Wohnraum in Tourismuswohnraum praktisch ermöglichte. Und damit fing der ganze Schlamassel mit der absurden, schädlichen Gentrifizierung und des Bevölkerungsaustauschs in Barcelona eigentlich an. Ein Drama, dem ein spätes Ende jetzt gesetzt werden soll. Radio Soma in Niemandsland. Hitzewelle, 33 Grad zeigten die Thermometer am vergangenen Sonntagmittag im Zentrum von Barcelona. Mit der Hitze und dem ausbleibenden Regen steigt wie immer die Waldbrandgefahr. In 13 katalanischen Gemeinden hat die Generalitat Alarmstufe 2 des Plans Alpha ausgerufen. Die Agentes Rurales befinden sich in Alarmbereitschaft. Musik. Die Förster befinden sich in Alarmbereitschaft, die Agentes Rurales. Barcelona, Crime City 2. Bei einer Schießerei auf der Kreuzung Avenida Gaudí und Calle Industria wurde am Samstagabend einem 46-Jährigen in die Brust geschossen. Die Polizei Mossos untersucht den Fall und fahndet nach dem Täter, der angeblich das Opfer kannte. Der Verletzte sei außer Lebensgefahr. Der Ort ist eine Zone aus Terrassen, Kneipen und Restaurants und Läden, wo viele Familien mit Kindern zu allen Tageszeiten spazieren und herumsitzen. Dass ein Killer mit Pistole inmitten dieser idyllischen Terrassenkultur das Feuer auf einen Gast an einem Tisch eröffnet, ist etwas Neues für die Stadt und hat Öffentlichkeit und Behörden gleichermaßen aufgeschreckt. Vieles, so Polizei und Augenzeugen, deute auf einen Auftragsmord hin. Wissenschaft statt Barcelona. Barcelona hat bei seiner zweiten Ausgabe der Biennale Ciutat y Ciencia die großen Themen Grenzen der Biogenetik, Weltraumforschung und Naturschätze auf den Debattentisch gebracht. 2019 fand der Kongress zum ersten Mal in Barcelona statt. 250 Aktivitäten und ein Haushalt von 660.000 Euro stehen immerhin zur Verfügung. 300 Referenten und Referentinnen sind beteiligt. Ein Umfrageergebnis, wie immer durchgeführt von der Cadena Ser, dem Radiosender und El Periódico de Catalunya. Frage: Wer profitiert Ihrer Ansicht nach mehr von der Protestkundgebung auf der Plaza Colón gegen die Begnadigungspläne der sozialistischen Regierung? Die Rechte insgesamt oder die rechtsradikale Vox? 84% meinten die rechtsradikale Vox, nur 60% meinten die gesamte Rechte. Barcelona, Geschichtsbewusstsein und Erinnerungskultur. Im MNAC, im MNAC-Museum, das ist das Museo Nacional de Arte Contemporáneo, gibt es eine interessante Ausstellung zum Thema Spanischer Bürgerkrieg zu sehen. Die Installation Aeronautica Interior des barcelonesischen Künstlers Francesc Torres. Zwei getreue Nachbildungen zweier sowjetischer Kampfbomber, die während des Bürgerkrieges 1936-39 auf republikanischer Seite zum Einsatz kamen. Es handelt sich um eine Tupolev SB-2, die dort im ovalen Saal von der Decke hängt, und einen Jagdbomber vom Typ Polikarpov 1-16, der auf dem Boden steht. Beeindruckend, die Tupolev, auch Katjuschka genannt, mit ihren 4000 Kilo Gewicht und 20,12 Meter Flügelspannweite. Ein irrer Anblick. Diese Maschinen lieferten sich Luftgefechte mit den Flugzeugen der deutschen Legion Condor. Die Frage aber ist, was soll das? Was sollen diese Kriegsflugzeuge heute in einem Museum zeigen? Der Künstler Francesc Torres drückt das so aus: Ein Flugzeug, das nicht fliegt, ist kein Flugzeug. Es ist eine Skulptur, ein Kunstwerk. Torres, dessen Großvater und Großonkel in der Schlacht am Ebro gefallen waren, erklärt, dass dieser Krieg auch sein Leben tief geprägt habe. Er wurde 1948 geboren. Ein im Sturzflug niedergehender Kampfbomber habe die Form eines nach unten gekehrten Kreuzes und symbolisiere für ihn die christliche Tradition und die Grausamkeit von Menschenopfern zugleich, nämlich der massakrierten Zivilbevölkerung. Die Ausstellung kann bis zum 26. September im MNAC auf dem Montjuïc bewundert werden und ist Teil der Gesamtausstellung La Guerra Infinita, der endlose Krieg. Nächstes Thema, katalanisches Labyrinth. Schlechte Nachrichten für die Hardliner auf beiden Seiten des Kalten Krieges in Katalonien. König Felipe VI. Und der katalanische Präsident sind sich begegnet, jawohl, das gab es noch nie. Das Eis ist gebrochen. Bürgermeisterin Ada Colau und der Präsident Pere Aragonés, der spanische König und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in erschienen zusammen mit zahlreichen Vertretern der Unternehmerwelt auf einem gemeinsamen Foto, das bei dem Treffen des Unternehmerverbandes Cercle d'Economia gemacht wurde. In einer Geste von vielleicht historischer Tragweite befürwortete der Präsident des Unternehmerverbands, Javier Faus, die Begnadigungen für die Separatistenhäftlinge, um das ökonomische Klima in Katalonien zu verbessern, wie es heißt. Thema Korruption und Alltag in Katalonien. Der mittlerweile von der Justiz als kriminelle Vereinigung eingestufte Clan des früheren Präsidenten der Generalitat von Katalonien, Jordi Pujol, saß vergangene Woche auf der Anklagebank der Audiencia Nacional, der obersten Strafkammer. Das offizielle Strafverfahren gegen den Clan Pujol ist damit eröffnet worden. Es geht um die juristische Aufarbeitung von 20 Jahren Korruption in Katalonien. Ex-Präsident Pujol und seine 7 Kinder stehen unter Anklage. Es geht um illegale Parteienfinanzierung, Geldwäsche, Veruntreuung im Amt, Fälschung von Dokumenten, Steuerhinterziehung, Bestechung und Vorteilsnahme im Amt. Neben den oben erwähnten Personen stehen weitere 11 Personen unter Anklage, wie die Ex-Ehefrau von Pujols ältestem Sohn sowie 10 Unternehmer aus dem Kreis der früheren CiU-Partei. Der älteste Sohn wurde vom Gericht aufgefordert, 7,5 Millionen Euro als Garantiesumme für alle zivilen Verantwortlichkeiten innerhalb von 72 Stunden bei der Gerichtskasse zu hinterlegen. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Clan-Mitglieder Haftstrafen zwischen 4,5 und 25 Jahren. Jordi Pujol Papa selber soll 9 Jahre Haft bekommen. Seine Ehefrau Marta Ferrusola wurde von der Anklage ausgenommen. Sie leidet unter fortschreitender Altersdemenz. Molly und Steine-Kultur in Barcelona. 5 Jahre Haft bekommt ein Aktivist der linksradikalen KUP vom Amtsgericht Barcelona aufgebrummt. Der Mann heißt Marcel Vivet. Er hatte am 29. September 2018 bei einer Protestaktion der CDRs gegen die Polizeigewerkschaft Jusapol einem Polizisten der Mossos mit einem Knüppel die Hand gebrochen. Die KUP ist der Meinung, dass der Mann freigesprochen gehört. Er sei ein Demokrat und habe seine Meinung geäußert. Deshalb könne er doch nicht bestraft werden. Er sei auch ein Unabhängigkeitsbefürworter und könne deshalb nicht bestraft werden. Er hätte für seine Meinung eingestanden. Beenden wir diesen Barcelona-Nachrichtenblock mit einer letzten Umfrage. Die Frage lautete, wie immer, gestellt von der Cadena Ser, dem Radiosender und El Periódico de Catalunya, sollte Präsident Aragonès an allen offiziellen Treffen in Katalonien mit dem spanischen König teilnehmen? 80% meinten sie, ja, 20% nein, no. Sommer in Niemandsland. Mal verlierst, das wird ganz schlimm für mich. Glück. Oh, nicht dieses Jammertal, es wär sie voll von Glück. Kino im Niemandsland. Beginnen wir heute direkt mit Bammels Bambule auf der Leinwand. Hey! So, geneigte Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Ich bin diese Woche wieder am Start, nachdem Dedi vergangene Woche einen längeren Beitrag zum Kinojubiläum von Herrn Berlanger gemacht hat. Habe ich mir diese Woche für unser Kinoformat Bambule auf der Leinwand das Kinomagazin im Radio Niemandsland ein besonderes Thema vorgenommen. Wir dürfen wieder rausgehen, die Stadt ist wieder voll, die sogenannte Rückkehr zur Normalität scheint sich so zu gestalten, dass alles noch bekloppter wird. Mehr Verkehr, mehr Menschen, mehr Gestank und ja, was kann es da Schöneres geben, als abends ein bisschen abzuschalten. Eine gute Methode ist natürlich mit Hilfe von Drogen und Alkohol sich die Birne wegzuschießen. Deutlich gesünder und ohne Katerstimmung ist allerdings der Kinobesuch. Und am schönsten finde ich ist es, wenn man im Sommer abends draußen sitzen kann. Das kann man natürlich hier in Barcelona besonders gut. Und die Kombination Kino und draußen ist heute mein Thema. Cine a la fresca, Cine al aire libre auf Spanisch. Das Open-Air-Kino steht vor der Tür am 1. Juli. Geht's los an vielen verschiedenen Standorten und dazu möchte ich heute ein paar Tipps geben. Einmal Luft holen bitte. 30 anys de Ràdio Lliure a Barcelona. 30 anys contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú, ni Mansland. Ja, Cine al aire libre diesen Sommer ist noch 14 Tage hin bis fast zwei Wochen bis zum 1. Juli, aber zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Aber es kann nicht schaden, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Und das macht auch durchaus Sinn, weil einige Veranstaltungen tatsächlich schon ausverkauft sind. Aber dazu komme ich gleich. Wo finden wir Infos über das Barcelona Open Air Kino? Von der Stadtverwaltung gibt es eine Website, die heißt oceoenbarcelona/cine-aire-libre-barcelona-verano-2021. Und da findet ihr fast alle Open-Air-Kinos aufgelistet. Allerdings ist das Ganze nicht ganz aktuell. Und natürlich könnt ihr es auch ganz einfach googeln. Ich gebe mal einen kleinen Überblick, was es so zu sehen gibt. Und fange an mit dem MECAL. Das MECAL ist das internationale Kurzfilmfestival Mostra Europeo de Cine al Aire Libre. Und die zeigen Kurzfilme. Jeden Freitag und jeden Samstag, das ist das Festival, für das ich auch mal gearbeitet habe, nebenbei bemerkt. Und die sind ganz gut aufgestellt, finde ich. Der Veranstaltungsort ist ebenfalls ziemlich toll. Das ist dieser Platz an dem Museo di Cine am Plaza de las Glorias. Die haben sozusagen auf der Rückseite so einen Innenhof mit so einem kleinen Brunnen und einem so modern designten See und da findet das statt. Geht los am 25. Juni, findet statt, wie gesagt, jeden Freitag und Samstag um 22 Uhr und geht sogar bis zum 11. September. Da muss man sich also nicht so doll beeilen. Was gibt's noch? Das Cine al aire libre in Cocheres, in Sants. Das ist ebenfalls ein ganz toller Veranstaltungsort. Findet ihr unter cocheres-casinet.org Und die starten am 1. Juli mit La Boda de Rosa. Das ganze Programm geht den kompletten Juli über. Immer um 22 Uhr geht's los. Wenn ich das hier richtig sehe, dann ist bis jetzt programmiert der 1. Juli, La Boda de la Rosa, und der 15. Juli, ein Film, den ich schon lange hier besprechen wollte, La Vampira de Barcelona, über die Serienmörderin im Raval, die berühmt, Enriqueta Martí, die berühmt wurde als La Vampira de Raval. Aber dazu machen wir an anderer Stelle nochmal was. Nächster Veranstaltungsort. Das ist die Playa de San Sebastián, eines der beliebtesten, ganz sicher eine ganz tolle Open-Air-Location und eine der beliebtesten ist der Strand unten an der Barceloneta. Der Eintritt ist frei. Es beginnt ebenfalls um 22 Uhr und los geht's am 1. Juli mit Las Niñas. Das Ganze geht den gesamten Juli über, einmal wöchentlich. Gezeigt wird am 8. Juli La Mort de Guillem, am 15. Juli Corpus Christi. Also da müsst ihr auch einfach selber nochmal schauen auf die Website, die ich euch schon bereits empfohlen habe, weil da ist auch, das wird von öffentlicher Hand veranstaltet, das Cinema Lire a la Plaza heißt das ganz genau, vom 1.7. bis 5.8. Nächster Programmpunkt. Das ist mein absolutes Lieblings-Open-Air-Kino und zwar die Sala Montjuïc, oben an der Festung, auf dem Montjuïc, hoch über den Dächern der Stadt. Ein toller Veranstaltungsort. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Es gibt jeden Abend ein Konzert. Es geht los um 20.45 Uhr. Einlass ist ab 20 Uhr. Filmprogramm ist 22 Uhr und wie gesagt, vor jedem Film gibt es eine Stunde Live-Musik. Manchmal fand ich es eher ein bisschen quälend, diese Nachwuchskünstler da zu sehen, die einem mit irgendwelchen Jazz- und Blues-Rhythmen auf die Nerven gehen, aber manchmal findet man da auch ganz, ganz tolle, hochtalentierte Musiker. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache, wie eben alles, aber man muss ein bisschen Glück haben. Lohnt sich trotzdem dann zu gehen, wenn es einem nicht gefällt, kann man sich auch noch ein Bier holen gehen. Und das Festivalgelände am Montjuïc ist allemal ein Besuch wert. Dieser tolle Rasen, rechtzeitiges Bekommen empfiehlt sich. Und ich werfe nochmal einen kurzen Blick auf das Programm. Das geht nämlich los am 2. Juli. Und zwar mit einem Film, da haben sie sich wirklich ganz schön mit Ruhm bekleckert. Die fabelhafte Welt der Amelie am 2. Juli um 22 Uhr. Dann am 5. Juli. Das ist nicht jeden Abend, muss man ein bisschen auf den Programm, auf das Programmschema gucken. Am 5. Juli gibt es Nomadland und jetzt kommt's, der ist schon ausverkauft. Dann am 7. Juli Sentimental, am 9. Juli Erase una Bestia in Hollywood, der letzte Tarantino-Film. Und am 12. Juli Joker. Das Ganze geht den kompletten Monat Juli über. Alle Filme werde ich euch nicht vorlesen. Vielleicht streue ich es immer mal wieder ein in mein Kinoprogramm. Aber ich finde, dort hochzufahren lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt eine Busverbindung da hoch, die geht los am Plaza de España. Aber ich persönlich finde, das schönste und beste Methode da hochzukommen ist mit dem Fahrrad. Muss man ein bisschen schwitzen. Danach hat man dann Lust auf Picknick und Bier. Und dann gibt es noch einen guten Film. Es empfiehlt sich, eine Wolldecke mitzunehmen. Die verleihen auch Stühle. Und was ich toll finde am Open-Air-Kino-Veranstaltungen insgesamt in Barcelona, ich habe euch jetzt 4 vorgestellt, es gibt noch mehr. Man nimmt sich einfach am besten was mit, zu trinken, zu essen, wenn man mag. Und eine Wolldecke und dann kann man sich richtig gemütlich machen. Alle Open-Air-Veranstaltungen findet ihr, wie gesagt, auf dieser Website, die ich euch empfohlen habe. Nochmal der Tipp, ocio-en-barcelona-cine-aire-libre-barcelona-verano. So geht das. Googelt das einfach, ist einfacher. Dann findet ihr die Infos ganz schnell. Und die einzelnen Weblinks habe ich euch ja genannt. Ach ja, das Sala Montjuïc hat auch eine eigene Website mit allen Infos zu ihrem Programm. Die ist auch ganz einfach zu finden. salamontjuic.org. So, und jetzt geht's raus an die frische Luft und rein ins Kino. Ich wünsche euch einen schönen Kinosommer und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ja, vielen Dank, Bammel. das wird ja ein toller Kinosommer, jetzt wo alles wieder offen ist. Ich habe auch noch filmmäßig etwas anzumerken. Und zwar muss ich noch nachtragen, Welcome Mr. Marshall, Berlanga von letzter Woche. Noch ein paar Worte zu dem Film Willkommen Mr. Marshall, Bienvenido Mr. Marshall. Die Handlung ist absolut genial. Ganz Villar del Rio ist in heller Aufregung. Eine Kommission, die für die Verteilung von Hilfsgeldern im Rahmen des Marshallplans ganz Westeuropa bereist, soll auch diesen Marktflecken besuchen. Hoho. Das zumindest besagt ein Gerücht. Daraufhin beruft der Bürgermeister Don Pablo eilig den Dorfrat zusammen, um alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit die Chancen erhöht werden, ebenfalls etwas von dem großen amerikanischen Geldkuchen abzubekommen. Übrigens, der Bürgermeister, genial gespielt von José Isbert, der ist Bürgermeister Don Pablo. Doch keiner der gemachten Vorschläge kann Don Pablo so richtig überzeugen. Da hat Manolo, der ein wenig windige Impresario der Sängerin Carmen Vargas, die derzeit im einzigen Hotel des Ortes logiert, die zündende Idee. Warum gestaltet man Villar del Rio nicht gleich einer Filmkulisse in das Paradebeispiel eines typischen andalusischen Örtchens um? Da die Amerikaner ihre Vorstellung von Good Old Europe so sehr lieben, wird man mit diesem Potemkinschen Dorf möglicherweise die Geldgeber zu finanzieller Großzügigkeit ermuntern. Gesagt, getan. Träume, Wünsche und Hoffnungen erwachsen aus der Imagination vom erhofften Geldregen. Der Ort wird herausgeputzt und bald erkennen die Bürger von Villar ihr eigenes Dorf kaum mehr wieder. Jeder einzelne Bürger hat seine ganz bestimmten Wünsche an jenen ominösen Mr. Marshall, die auf Zettel notiert und beim Bürgermeister deponiert werden. In der Nacht zum großen Tag X plagt jedoch so manch einen der Dörfler ein böser Albtraum. Der Pfarrer erkennt in den Kapuzenträgern einer Semana Santa Prozession plötzlich Angehörige des Ku Klux Klan. Der verarmte Edelmann Don Luis sieht sich von Indianern umzingelt, die von seinen Vorfahren einst bis aufs Messer bekämpft wurden. Don Pablo läuft in seinem Traum als machtbewusster Sheriff herum und sorgt so für Ordnung, während Juan, der Bauer, in der Hoffnung auf den großen Geldsegen gleich ganze Traktoren vom Himmel herabregnen sieht. Das große Erwachen am nächsten Tag ernüchtert jedoch das ganze Dorf in nur einer Sekunde. Alle Bürger haben sich aufgereiht, um die hohen Gäste aus dem fernen und vor allem reichen Amerika formvollendet willkommen zu heißen. Die Wagenkolonne nähert sich, erreicht das Dorf und braust hindurch. Bienvenido, Mr. Marshall. Ein genialer Film, Erscheinungsjahr 1953, Länge 85 Minuten, deutsche Fassung und 78 Minuten in der spanischen Fassung. Die Regie, wie gesagt, Luis García Berlanga, Drehbuch ebenfalls von Berlanga, in Zusammenarbeit mit Juan Antonio Bardem, Kamera Manuel Berenguer. Lolita Sevilla als Carmen Vargas, Sängerin, Manolo Moran als Manolo y Impresario, José Isbert als Bürgermeister Don Pablo, Alberto Romea als Don Luis, Elvira Quintilla als Señorita Eloisa und viele, viele andere mehr. Ein zauberhafter, durchgeknallter, verrückter, kritischer und wunderbarer Film. Noch einmal ansehen. Tschüss, Agur. El heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oh, oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Ajaja, así está mejor. ¡Yo! Gracias. Wir verabschieden uns von allen Hörern und Kinofans. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Montag, dem 28. Agur, adeo, goodbye. Tschüss. Begreife. wachsen allen um seine Hände. Jetzt bricht der Fluss die letzten Dämme. Von all dem nicht singen will. Fulton. Greetings to all the listeners of Radio Contrabanda. When you're alone.